mich aus diesem tiefen Tal befreit. Nichts ist so, wie es scheint. Schon mal lacht und mal wieder weint. Lache und weine ich mit dir, wenn ich all meine Hoffnung verliere. Dass es besser wird, irgendwann besser wird. Der Regen stoppt und der Nebel klart. Das Blatt sich wendet, sich die Leere füllt. Die Blumen endlich wieder blühen. Mein Verstand den roten Faden vermisst. Ich weiß, dass es immer einen Morgen gibt. Dass meine größte Angst meint, dass die Nacht siegt. Nichts ist so, wie es scheint. Und die Sterne zum Himmel vereint. Fühl ich, sie sind bei mir. Sicher, dass ich nie mehr meine Hoffnung verliere. Dass es besser wird, irgendwann besser wird. Der Regen stoppt und der Nebel klart. Das Blatt sich wendet, sich die Leere füllt. Die Blumen endlich wieder.